Kundgabe 6321, empfangen durch Bertha Dudde am 29.07.1955. Gnadenmittel, Gebet. Die Gnaden, die euch Menschen zuströmen, wertet ihr zu wenig aus, denn ich trete ständig mit Gnadengaben an euch heran. Ich biete sie euch an, aber ihr gehet daran vorüber. Warum rufet ihr nicht zu mir, wenn ihr in Not seid? Warum nützet ihr nicht das Gebet? Und warum verschließet ihr euer Ohr meinem Wort, das euch von oben zugeleitet wird durch meine Diener auf Erden? Glaubet es, dass jegliche Not nur ein von mir angewandtes Mittel ist, das euch helfen soll, also eine Gnade meinerseits ist? Glaubet es, dass auch das Gebet eine unverdiente Gnade ist, dass ich euch anhöre, wenn ihr zu mir sprechet, und dass mein Wort die wertvollste Gnadengabe ist, weil es für euch die größte Hilfe bedeutet, wenn ihr mich anhöret, was ich euch zu sagen habe und was euch zur ewigen Seligkeit verhilft. Jedes Mittel, das ich anwende, um euch zu helfen, aus der Tiefe zum Licht zu gelangen, ist ein Gnadengeschenk für euch, weil ihr bei eurer ablehnenden Haltung nicht verdientet, dass euch meine Liebe ständig betreut. In der Endzeit fließen euch wahrlich Gnadengaben im Übermaß zu, und niemand brauchte leer auszugehen. Jeder kann sich aneignen, so viel er begehret. Und er brauchte nur zu wollen, dass ihm geholfen werde in geistiger Not, und die Hilfe ist ihm gewiss. Doch keine Gnadengabe wirket ohne eure Bereitschaft, sie auszuwerten. Darum kann nicht ich euch wandeln, sondern ihr selbst müsstet es tun. Euer Wille muss einen geistigen Aufstieg anstreben, und es werden überall ihm Hilfssprossen sichtbar werden, die er benutzen kann zum Aufstieg. Aber ihr Menschen habt einen falschen Begriff von dem Wort Gnade. Ihr glaubet, durch diese Mittel euch schon in den Besitz von Kraft und Seelenreife setzen zu können. Ihr glaubt, dass formelle Gebräuche Gnadenmittel sind und wisset nicht, was unter Gnade eigentlich zu verstehen ist. Ich liebe alle Menschen, auch die mir noch fernstehen, und ich will allen Menschen verhelfen zur Höhe. Darum gilt meine Sorge erstmalig denen, die ohne jegliche Verbindung mit mir sind, dass sie zuerst die Verbindung mit mir eingehen. Und darum bringe ich sie in Lebenslagen, wo sie in Not und Leid zu mir rufen sollen, weil der Ruf zu mir eine erfolgreiche Wirkung hat. Also, es ersinnet meine Liebe ständig neue Mittel, das mir abtrünnige Geschöpf wieder mir zuzuwenden. Und alle diese Mittel, die geeignet sind, die Bindung zwischen dem Menschen und mir herzustellen, sind Gnadenmittel, weil sie unverdiente Gaben sind. Und so wie ein Mensch zum Gebet seine Zuflucht nimmt, dann fordert er meine Gnade an, und dann wird er unbeschränkt solche erhalten. Ich werde in seinem Leben so offensichtlich in Erscheinung treten, dass er einen überzeugten Glauben gewinnen kann, denn er hat durch sein Gebet die Bereitwilligkeit bewiesen, meine Gnaden zu nützen, und darum können sie ihm nun auch unbeschränkt zufließen und wirksam werden, was immer den freien Willen des Menschen voraussetzt. Und in der Endzeit kann jeder zu mir finden, wenn er es nur will. In der Endzeit werden alle Menschen so offensichtlich hingewiesen auf ihren Gott und Schöpfer, auf einen Lenker und Helfer. Und ein jeder kann sich aus eigenem Antrieb an diesen Gott und Helfer wenden. Ein jeder kann mit mir selbst in Verbindung treten und aus dieser Verbindung unerhörte Nutzen ziehen. Doch er muss willig sein dazu, ansonsten alle Gnadengaben wirkungslos bleiben. Dann aber auch der Mensch rettungslos verloren geht, so der letzte Tag gekommen ist. Amen.